Aus Dutzenden von Tonbändern, die zusammengetragen wurden, wollen wir ein paar Beispiele herausgreifen, die jedem, der zuhört, einen Eindruck von der Vielfalt und Farbigkeit der Kirchenlieder in aller Welt geben können. Was uns bekannt und vertraut klingt, lassen wir einmal beiseite. Vielleicht hören wir gerade aus dem Ungewohnten, dem Fremdartigen, den Herzschlag einer ursprünglichen Empfindung heraus. Halten Sie sich bitte nicht daran auf, dass manche der Aufnahmen technisch nicht so brillant sind, wie Sie das sonst gewöhnt sind. Denken Sie daran, dass manche dieser Tonbänder in den entlegensten Winkeln der Welt bespielt worden sind, mit Batteriegeräten, die tagelang auf dem Rücken von Mauleseln oder in Autos über unbeschreibliche Straßen transportiert wurden. Der Weg hierher zum Beispiel war nicht einfach. In dieses Dorf in Äquatorialafrika, wo Bantus ihren Gottesdienst halten. In Westafrika liegt das ehemalige deutsche Schutzgebiet Togo. Im Norden Togos lebt das Volk der Gur. Bei einem geistlichen Lied, das dort gesungen wird, hat ein Mädchen die führende Stimme.